Hallo und willkommen zu der Kurzform von Nachweg. Immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Von, mit und bei Dominik, Jürgen und Philipp. Aber Achtung, ich habe Post bekommen und zwar eigentlich für uns alle drei. Und ich verlese. Liebes Team von Das Ach. Und ich betone nochmal, ich habe hier physikalisch Post bekommen. Ich raschle hier auch mal ein bisschen. Das ist echt. Da ich große Fanin von euch geworden bin, nachdem ich in der Liste der nominierten Podcasts für den Podcastpreis 2019 gestöbert habe, habe ich jetzt Lust, euch auch eine verstorbene Person in circa 10 Hinweisen näher zu bringen. Auf diesem Wege will ich mal das Hardware-Konzept verfolgen. Dann könnt ihr nämlich diesen Brief alle lesen, danach beschließen, wer die Hinweise vorgibt. Und dieser kann sich dann sogar entscheiden, ob er vorher den Lösungsumschlag gucken mag oder nicht. Das tue ich jetzt mal nicht. Wenn euch danach ist, können wir uns auch gerne mal akustisch verabreden und ich trage euch die Hinweise vor. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit eurem Podcast und bedanke mich nochmal für euer Engagement. Schöne Grüße, Kirsten. Und Kirsten habe ich persönlich auf dem Podstock getroffen. Da hat sie mir diesen Umschlag überreicht. Und weil wir jetzt aber die Bonusfolgen immer nicht zusammen vor Ort aufnehmen, habe ich jetzt beschlossen, diesen Brief zu öffnen. Aber Aha. Du wolltest noch was sagen. Ich wollte einen Gag reißen, wollte irgendwas machen, von wegen wir waren für irgendwas in der Auswahl. Ah, ja. So, ich mache das hier mal ein bisschen näher am Mikro. Hier mit Sonnenblumentape zugeklebt. Das obere weigert sich noch etwas. So. Auch ganz clever. Der Umschlag selber war jetzt der Brief. Jetzt schlage ich das Ganze auf. Und ich habe hier jetzt, da sind jetzt nochmal zwei Umschläge drin. Einmal die Lösung, das lege ich mal auf die Seite. Und die Tipps, Klammer auf, 10 Hinweise. Und auch das ist wieder versiegelt. Wahnsinn, ey. Musst du da jetzt mit zwei Leuten gleichzeitig einen Schlüssel umdrehen, damit du das aufmachen kannst? Ja. So, ich öffne den Umschlag. So, und ich verlese euch hiermit. Hinweis 1. Ich wurde am 8. September 1925 in England geboren und auf Richard Henry getauft. Okay. Und wisst ihr, was das ist? Die Lösung, ne? Ja, nee, das Fantastische ist, ich kenne ja die Lösung selber nicht, von daher. Mein Name ist Richard Henry. Ja. Ich gehe auf jeden Fall alle 10 durch und ob wir irgendwo mal zwischendurch richtig lagen, wenn wir danach merken. Erfahrt ihr, wenn das Licht angeht. Richtig. Okay, erfrischender neuer Ansatz. Richtig. Hinweis 2. Ich verließ mit 14 Jahren die Schule, um Geld zu verdienen. Das klingt, finde ich, relativ häufig, gerade in der Zeit. Ich meine, 1925 geboren. Das klingt nach etwas, was relativ häufig passiert in unseren Geschichten. Klingt nach was irgendwie Standard ist. Ja, ich habe auch mit 14 Jahren angefangen, Geld zu verdienen, aber ich bin auf der Schule geblieben. Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht die Schule verlassen. Ne? Ja, doch, jeden Tag. Ich bin aber am nächsten Tag meistens wieder hin. Weißt du, was Robin Hood dazu sagen würde? Nee. Warte. Er würde Warte sagen? Wenn, dann würde er zumindest Wait sagen. Nee, einfach nur lachen. Hinweis 3. Obwohl meine Mutter dagegen war, ging ich im Zweiten Weltkrieg zur Royal Air Force. War die Mutter gegen den Weltkrieg oder dagegen, dass er zur Air Force geht? Ich glaube, da gab es ein paar mehr. Mama war dagegen. Oh Mann. Hinweis 4. Nach dem Krieg wurde ich in der BBC vor allem als Stimmenimitator bekannt. Boah, Stimmenimitator aus England, BBC. Ja, Radio in England und ich meine, Douglas Adams hat man ja schon, ne? Ja. Nee, weiß ich nicht, keine Idee. Hinweis 5. Mein internationaler Durchbruch als Schauspieler gelang mir als, in Anführungszeichen, junger Mann aus gutem Haus. Das klingt jetzt entweder so, als wäre das ein Film, der so heißen würde, oder ein Werk, oder dass es eine Rollenbeschreibung ist, in die er immer wieder gecastet wurde. Junger Mann aus gutem Haus. Sean Connery lebt noch, ne? Dominik, klingelt da irgendwas bei dir? Gibt es einen Film, der so oder so ähnlich heißen könnte? Also ich, jetzt gerade weiß ich nichts, aber gefühlt habe ich seit 1 Million Jahren nichts mehr erraten. Insofern kann ich einfach unter das Matsch. Ja, aber hier müssen wir jetzt einfach mal zusammenarbeiten. Das, Habt ihr schon irgendeine Idee? Na gut, dann haue ich Nummer 6 raus. Heute kennt man mich eher als einen Deutschen oder Franzosen. Als einen Deutschen oder Franzosen? Naja, vielleicht hat der immer den Ausländer sozusagen in Filmen gespielt, weil der halt gut die Rollen veräppeln konnte. So wie so ein H.P. Kerkeling auf ewig wahrscheinlich mit diesem Auftritt als Königin Beatrix verhaftet oder irgendwie positioniert. Ja, aber es ist trotzdem ein weiter Sprung dann zu sagen, dass man ihn als Deutschen oder Franzosen eher kennt als als Briten. Ja, ja, klar, klar. Nee, keine Ahnung. Meine größte Rolle wurde zuerst Peter Ustinov angeboten. Den hatten wir ja schon. Den hatten wir doch auch schon hier. Ja. Jetzt muss ich gerade dran denken, ob er da wirklich geschauspielert hat oder vielleicht auch Voice Acting gemacht hat. Weil ja Ustinov auch in Robin Hood, glaube ich, war es, nicht? Genau. Also Disney Robin Hood mit dem mehr gemacht, Fox, aber Robin Hood hat auch gesprochen hat. Ob es vielleicht sowas war, weil ein Stimmimitator klingt halt für mich gleich nach Voice Acting und. Der hat den König hat er, glaube ich, gevoiced in Deutsch und auf Englisch. Ja, ja. Also bei Stimmimitatoren muss ich ja auch immer sofort an Police Academy denken. Wie hieß der? Der Schwarze, der da immer. Michael Winslow? Genau. Aber wie hieß der wirklich? Oh. Keine Ahnung. Jetzt vor allem, ich hab's erst neulich im WMF-Podcast gehört, weil sie es drüber hatten. Ach Mensch. Und hab dann auch nochmal nachgeguckt, den Namen. Aber ich hab's leider wieder vergessen. Ja, nicht so wichtig. Der war's bestimmt nicht. Zu Hause beißen sich gerade 5 Leute in den Arm und sagen, der heißt XY. Oder vielleicht sogar, der heißt so und der wurde einfach unter dem Namen gecastet. Wer weiß. Ich glaube, XY hieß er nicht. Er hieß, glaube ich, aber wirklich Michael Winslow, tatsächlich. Ja, dann hieß die Rolle anders. Ich habe neulich einen DeLorean auf der Autobahn, auf der Bundesstraße in Richtung Rot gesehen. Ich war begeistert. Nicht schlecht. Ein DeLorean in Rot? Ja. Gott, das kann ich mir. Da reicht meine Fantasie noch nicht mal, um mir das vorzustellen. Du hast mindblowing. Da muss man in die Vergangenheit reisen, da muss man bloß nach Rot fahren. Hinweis 8. Ich war 4-mal verheiratet. Was gefühlt mich einfach null weiterbringt. Hilft mir jetzt auch nicht so richtig. Hinweis 9. Ich starb am 24. Juli 1980. Und damit bevor ich geboren war. Also ich in dem Fall Philipp. Das heißt, ich kann den doch gar nicht kennen. Und da klingelt es an der Tür. Jetzt hat es gerade bei mir geklingelt. Oh, kann ich mal kurz weg? Ja klar. Ich dachte, das wäre die Lösung. So ein Klingelknopf einfach. Ja, wie Vicky, der sich an der Nase reibt. Und oh ja, das stimmt natürlich. Boah. Ja, wollen wir hier weitermachen oder was? Ja, natürlich. Alles klar. Sind wir ja den Hörerinnen und Hörern schuldig. Und dann behaupten wir einfach, dass es irgendwas anderes war und bist du total verwirrt. Sehr gut, ich packe einfach noch irgendwie 5 Hinweise aus einer ganz anderen Sache dazu. Weißt du was, so Rudi Assauer, der ehemalige Schalke-Manager. Oder wie hieß der Typ, der Herr Frosch, den du neulich auch empfohlen hast. Ja, Walter Frosch. Das ist deprimierend, da renne ich extra hier zur Tür hoch und dann ist es ein Paket für meine Frau. Das ist, wenn ich gewusst hätte. Das ist doch schön, da kannst du ihr eine Freude machen. Und dann freut sie sich. Funktioniert das nicht, Philipp. Na gut. Habt ihr es schon erraten? Nein. Wenn ich weg war? Doch nicht. Hinweis 10 und damit der letzte. Es gibt noch Fußnoten dazu. Aber Hinweis 10 ist erstmal, mein letzter Auftritt als Filmpolizist kam erst nach meinem Tod in die Kinos. Als Filmpolizist? Wer hat denn viel Polizisten gespielt? Ja, und auch irgendwie als Franzose und Deutscher. Okay, ich lese mal hier noch die Fußnoten dazu vor. Zu Hinweis 5, der internationale Durchbruch als junger Mann aus gutem Haus, ist ein Spielfilm von 1959 von John Bulting oder John Bultin. Also ich vermute mal John Bulting. B-U-U-L-T-I-N-G. bei, dass man ihn eher als Deutschen oder Franzosen kennt, Fußnote, als deutschen Doktor oder französischen Polizisten. Und Hinweis 10, der Filmpolizist, da war er ein französischer Inspektor oder Inspekteur. Louis de Finet hatten wir ja schon, ne? Französischer Inspekteur. Der vom rosa-roten Panther, war das ein Engländer? Oh. Nee. Wer war denn das? Wie hieß denn der? Das weiß ich nicht. Ich habe den auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Also ich befürchte leider an der Stelle, Kirsten, mache ich mich mal an, hier den zweiten Umschlag zu entumschlagen. Vielleicht spekuliert ihr ja noch ein bisschen. Aber ich befürchte, ich bin einfach zu blöd. Wir. Das Kollektiv. Jetzt habe ich gerade die Seite vom rosa-roten Panda offen. Ich könnte mir vorstellen, wer es ist. Einfach, ja, von wegen hier, du googelst heimlich und... Naja, du schaust ja auch gerade die Lösung nach. So, ich bin wenigstens über den Film draufgekommen. Soll ich es dir sagen, Philipp? Ich weiß es, wer es ist. Ja. Ja? Oh, ja, ich habe es auch gerade vor mir stehen. Das ist schön, jetzt wissen es alle bis auf den Dominik. Genau, Dominik, ich würde dir noch einen Tipp geben. Wenn ich mich nicht täusche, wurde die Person x-mal gecastet im gleichen Film in unterschiedlichsten Rollen. Mhm. Und zwar ein Schwarz-Weiß-Film, den du auch gesehen hast schon. Der rosa-rote Panther? Nein, ein zynischer Kriegsfilm. Der hat bei Dr. Strangelove mitgespielt. Ja. Ja, ich weiß den Namen jetzt nur leider trotzdem nicht. Ich bin da kein großer, bin kein großer Fan von ihm. Ich weiß aber, dass er sehr bekannt ist. Ja. Er hat auch, Casino Royale beim ersten hat er auch mitgespielt. Hat er nicht auch diese Party, der Partyschreck? Der Partyschreck? Das ist doch Teil 6 von Shrek, oder? Der Partyschreck. Ah ja, der doch, tatsächlich. Steht hier in seiner Filmografie 1968. Ich habe ihn vor Augen, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Die Auflösung wäre gewesen, Peter Sellers, bekannt aus der BBC-Radioshow The Goon Show, aus Dr. Seltsamer oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben und auch Inspektor Clouseau, der rosa-rote Panther. Habe ich jetzt tatsächlich nicht zusammengebracht, dass der in rosa-rote Panther und Dr. Strangelove. Ich habe rosa-rote Panther noch nicht gesehen. Bei Dr. Seltsam, ich bin jetzt nicht drauf gekommen, dass der Doktor ja ein Deutscher ist in dem Film. Tatsächlich, ich wäre drauf gekommen, dass der in dem Film x Rollen einnimmt. Eine Leiche zum Dessert übrigens auch. Über den haben wir ja auch neulich erst geredet. Den habe ich inzwischen auch nachgesehen. Okay. Und eure Empfehlung ist wirklich, ja, nachzuvollziehen. Das ist echt ein gutes Stück. Ein gutes Stück Filmgeschichte. Vor allem, was mich sehr beeindruckt hat, war das Licht auch, weil das wird ja Abend in dem auf dieser Party irgendwann und die haben eine sehr große Einstreuung von Licht von außen, weil das halt ein sehr helles Apartment ist und das spiegelt sich dann da auch im Licht draußen wieder. Das ist echt cool. Aber herzlichen Dank, Kirsten. Ich hoffe, wir haben dich mal hier irgendwie live dabei. Das kriegen wir auch mal hin. Und ja, wenn auch ihr Lust habt, uns was zu schreiben, das-a.ch, da auf die Kontaktdaten gehen. Und kleiner Tipp, wenn ihr auch einen Vorschlag habt, ihr könnt auch uns via Twitter anschreiben, aber schreibt nicht unseren allgemeinen Account an oder Public, weil dann kann es ja jeder lesen. Schreibt nur eine Person den Tipp oder die Person, die ihr vorbereitet habt oder vorschlagt. Punkt. Das unterschreibe ich. Na dann. Einfach nur, dass ich was gesagt habe. Ja. So, kann ich jetzt Mittagessen? Da sind wir dabei. Es ist erst 11.45 Uhr. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Na dann, überlasse ich das letzte Wort an Robin Hood.